Szene war der Dollar und den Molli in der Hand. Und das war sie ein Brenn. Und das war sie ein Brenn. Und das war sie ein Brenn. Und das war sie ein Brenn. Die ganzen Scheiß-Asylanten, die rennen schnell davon. Und langsam da begreifen, es auf die Herren bahn. Und morgen da brennt bahn. Und morgen da brennt bahn. Und morgen da brennt bahn. Und morgen da brennt bahn. Stolz wie nie, könnten sie heute hören, auf deutsches schönes Lied, auf deutsches schönes Lied, auf deutsches schönes Lied, auf deutsches schönes Lied, auf deutsches schönes Lied. Und das hat sie ein Brenn, und das hat sie ein Brenn.